Die Jusos forderten eine Veränderung der Agenda. Sie lehnten die Absenkungen der Transferleistungen ab. Sie wollten, dass das Hartz-Konzept mit seinen neumodischen Worten und Konzepten, die Ergebnisse der Gestaltungskommission also, ein größerer Teil der Reformen wird. Viele linkere Ortsverbände forderten die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Das tun sie heute noch. Keine Stimme jedoch kritisierte Schröder selbst. Am Ende war nichts wirklich wichtig, was gesagt wurde. Denn es ging nicht um das politische Programm, sondern darum, denjenigen im Amt zu halten, der sein Gesicht für das Programm hingehalten hatte. Die Taz titelte: Schröder besiegt die SPD.